16. Sprechen Sie die Namen nach dem Gong. Anschließend können Sie die richtige Aussprache hören und jeden Namen noch einmal nachsprechen. Pedro Matos. Nuno Paz. Carlos Conde. Paulo Gomes. Sandra Martins.